Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap. Wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Mad Effects aus dem Dreck. Bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap. Wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Früher war es mir egal, ich war pausenlos am Kiffen. Heute bin ich bisschen durch, doch was soll's, man drauf geschissen. Ich brauche nicht zu wissen, nur die Reinheit des Gewissens und die Klarheit, dass die Wahrheit mich nicht trübt, nein, nicht ein bisschen. Und ich scheiß drauf, ob ihr's glaubt, ihr seid Rapper, keine Frau. Zieht die Stöckelschuhe aus und gebt den echten Hetz Applaus. Ihr seid auf Pep und sowas drauf, so dass jeder von euch glaubt, dass jeder von euch Peter Samaik irgendetwas taugt. Komm zu mir aus Platteland, du kriegst eine flache Hand. Die Polizei macht ihren Job und stellt mich in den Waffenschrank. Ich stell mich an der Kasse an und merk, dass keiner da ist. Vom Pilzregal weggepennt, wir haben schon später mal Angst. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Mad Effects, wir wollen schaffen und verdienen. Deshalb lassen wir es krachen, um anderen Schwachsinn zu verbieten. Meine Wörter sind wie Waffen, die schießen. Wie ein Nagelschussgerät mit stark gepanzerten Nieten. Ich bin bekannt für den Titel Mr. Ganja und Liebe. Und für Promotion verteile ich einen armen Viren in Briefen mit der Aufschrift Massen-Selbstmord im Namen des Friedens. Dick mit einem Siegel und persönlichen Grüßen von Luizid. That's me, euch fehlt leider die Technik. Das nehme ich als Entschuldigung dafür, dass der Markt nur noch Dreck bringt. Und es wird Zeit, dass wir drei zusammen als eins die Bühnen und Mics übernehmen und heilen. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Meine Reime sind wie orgasmische Sätze. Deine Impotenz am Mic dagegen faktisch das Letzte. Ich roll und zerhack dich wie Matt, also mach keine Mätzchen. Ich kack dir auf den Teller und du kackst dir ins Bettchen. Hier sind Mad Effects gekommen, um die schlechten Eck zu ficken. Huren aus dem Betten ab, jetzt gibt es echten Sex. Vergleich mich mit der Szene und ich reiß dir deine Zähne alle einzeln aus. Du kommst aus dem Weiß, nicht aus dem Leichenhaus. Guck nicht so krumm, genau so sieht die Scheiße aus. Leute auf der Straße grüßen mich nicht, sondern weichen aus. Was soll der Scheiß? Man munkelt, dass ich Teilchen brauch. Ich brauch keine Dinge, Alter, andere Sachen reichen auf. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack. Mad Effects aus dem Dreck, bring die Tracks für die Hats. Ihr seid Chef, ihr wollt Rap, wir sind Max und voll Cash. Klingt nicht schlecht, ist nicht wack. Saugt es aus dem Internet und ihr werdet abhängig wie von einem Klüppchen Crack.